Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Möwentalk. Mein Name ist Julius. Ich moderiere dieses schöne Format, in dem ich immer eine Stunde lang mit einem Gast über ganz, ganz spannende Themen spreche. Und heute ist eine neue Folge rausgekommen. Es ist Montag und ich habe heute einen fantastischen Gast. Stell dich doch einmal kurz vor. Hallo, ich bin Wiebe. Ich bin 25 Jahre alt und ich bin bei Catcalls auf Kiel City. Wir werden jetzt über Catcalls reden, aber ich habe vorher noch mal eine Frage an dich. Wie sieht eigentlich so ein perfektes Wochenende in Kiel für dich aus? Du kommst ja aus Kiel, jetzt geht ja die Sommerzeit wieder los. Mhm. Deshalb hast du so ein paar Tipps, was kann man denn machen, wenn die Sonne wieder rauskommt? Was machst du denn gerne in Kiel? Also mein perfektes Wochenende startet eigentlich mit dem Sonnenaufgangsbaden in der Förde. Oha. Ich treffe mich da einmal mit meinen Freundinnen und dann springen wir einmal rein. Um wie viel Uhr? Also momentan geht die Sonne, glaube ich, so um 6 auf, aber ich schaffe es gerade auch nicht. Dann sind wir eher so um 8, 9 da oder so. Okay, aber trotzdem krass. Ja, und dann radeln wir alle zum Exa und trinken dann Kaffee. Auf dem Markt. Auf dem Markt, genau. Stark. Und tja, dann irgendwie draußen sein, Fahrrad fahren und mal entspannen. Aber auf jeden Fall ein sehr aktiver Tag dann, wenn man schon so früh startet. Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht, weil ich habe oft Tage, wo ich dann so im Bett liege und gar nicht hochkomme oder dann schon irgendwie am Handy bin die ganze Zeit. Und dann, das schleppt sich dann auch durch den Tag. Und wenn man morgens direkt raus und dann vor allem auch direkt ins Wasser springt. Ja. Ich bin noch gar nicht angebadet. Ich habe noch nicht angebadet. Also wir gehen das ganze Jahr durch. Ah, krass. Deswegen ist es, glaube ich, auch, also schon so. Auch im Winter? Ja, genau, jede Woche. Also immer, jeden Tag, jede Woche? Einmal die Woche so mindestens ist so das. Alter, okay, das ist crazy. Das ist auf Respekt auf jeden Fall. Und ich glaube, also du musst dich, glaube ich, verabreden. Das ist zumindest mein, also sonst würde ich es auch nicht schaffen. Aber wenn ich weiß, okay, da sind jetzt alle und wir ziehen das zusammen durch sozusagen, dann. Dass man so committed ist. Genau, fällt es auch leicht. Und dann ist es, also ich habe es noch nie bereut, ins kalte Wasser zu springen. Dann können die ZuhörerInnen sich da ja vielleicht auch mal eine Scheibe abschneiden und einfach auch mal schön in die Förde springen morgens. Catcalls of Kiel City, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn ihr durch Kiel gewandert seid. Auf den Bürgersteigen sind teilweise so mit Kreide geschriebene Sätze und darunter steht auch Catcalls of Kiel und der Instagram-Kanalname. Aber was bedeutet das denn jetzt? Manchmal liest man sich das durch, vielleicht versteht man das nicht ganz. Kannst du einmal kurz erläutern, was schreibt ihr da auf die Straße und warum? Wir schreiben Catcalls auf die Straße und Catcalls, das sind verbale sexualisierte Belästigungen im öffentlichen Raum. Und die Organisation Catcalls ist Teil der weltweiten Chalkback-Bewegung. Und die Idee dahinter stammt von Sophie Sandberg aus New York. Sie machte nämlich bereits früh Erfahrung mit sexualisierter Belästigung im öffentlichen Raum und wollte auf das Thema aufmerksam machen und nutzte dazu erst ihre eigenen Erfahrungen, dann von Freundinnen und Bekannten, ging zum Ort des Geschehens, kreidete sie an und veröffentlichte sie dann auf Instagram. Und das machen wir eben auch in Kiel. Wir werden jetzt gleich über sexualisierte Belästigung sprechen. Ich habe gleich noch ein paar Fakten mitgebracht. Dann werden wir heute auch noch über die Arbeit von Catcalls reden. Wir werden konkrete Beispiele aus Kiel vortragen und das alles so ein bisschen analysieren. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Und jetzt hören wir noch mal ein, zwei Songs und dann geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier immer noch bei Möwentalk bei Campus Radio Kiel. Ich habe heute Wiebe da. Hallo. Und wir reden heute über die Arbeit von Catcalls auf Kiel. Es geht um sexualisierte Belästigung. Ich werde gleich noch ein paar Fakten vorlesen, dann werden wir die einmal ein bisschen analysieren. Vorher aber auch einmal eine Triggerwarnung. Es geht um sexualisierte Belästigung, wie ich gesagt habe. Wir werden auch über konkrete Beispiele reden. Das heißt, wenn du da Probleme mit hast beim Zuhören, dann schalte lieber ab oder mach es lieber in einem Safe Space mit Freundinnen, bei dem du dich wohlfühlst oder mit denen du darüber sprechen kannst. Laut einer Studie des Instituts für angewandte Sexualwissenschaft und der Hochschule Merseburg aus dem Jahr 2020 äußert sich sexuelle Belästigung insbesondere durch Worte und unerwünschte körperliche Berührungen. 89% der Frauen sowie rund 88% der Befragten mit der Geschlechtsidentität divers, die sich schon mindestens einmal sexuell belästigt gefühlt haben, gaben an, dass sie sich schon ein- oder mehrmals verbal sexuell belästigt gefühlt haben. Derweil traf dies auf rund 29% der männlichen Befragten zu. Dazu wurden 86% der Frauen durch unerwünschte, unnötige körperliche Berührungen belästigt. Diese Befragung war eine Online-Befragung im Jahr 2020, in der knapp 3000 Menschen zwischen 18 und 84 Jahren befragt wurden. Wenn du das jetzt so hörst, ihr habt euch jetzt auch schon viel damit beschäftigt, die Catcalls of Kiel. Spiegelt das auch so ein bisschen das wider, was ihr so wahrnehmt, wenn ihr jetzt Nachrichten von euren FollowerInnen bekommt? Ja, genau, da hast du auf jeden Fall recht. Also statistisch gesehen sind es vorrangig Cis-Männer, die zu Tätern werden und so ihre Macht ausüben, indem sie Flinter wie frei zugängliche Objekte behandeln. Also diese Aufteilung nach Geschlecht spiegelt sich also auch bei euren FollowerInnen wieder, wenn ihr Nachrichten bekommt. Das heißt, sie sind auch vor allem von Flinter-Personen. Es sind schon vor allem Flinter-Personen, aber wir möchten niemanden ausgrenzen. Also wir bieten oder wir nehmen jede Anfrage, lesen wir durch und antworten auch auf jede und wollen nicht ein Geschlecht ausschließen. Okay, also es wird niemand ausgeschlossen, alles wird aufgenommen. Jetzt haben wir eben bei diesen Statistiken ja auch schon so ja, die Formen sexualisierter Belästigung besprochen. Hast du da noch Beispiele irgendwie? Was gibt es denn für Formen? Also natürlich verbal hatten wir jetzt eben angesprochen, irgendwie unzügliche oder unerwünschte Berührungen. Was gibt es darüber hinaus noch oder was kommt da alles rein in dieses Feld? Ja, also die Übergriffe können auch einfach schon Gesten oder Blicke sein. Zurufe und Ansprache hattest du ja schon gesagt, genau. Pfeifen und sonstige Laute oder aber auch Verfolgung. Und insbesondere sind es Kommentare, die sich auch aufs Aussehen und auf den Körper einer Person beziehen und das Ausüben sexueller Handlungen. Und wo passiert das jetzt alles? Also wenn man durch Kiel sieht, ich habe diese Kreideschriften von euch schon an diversen Orten gesehen, Bergstraße beispielsweise oder an der Kiellinie. Gibt es Orte, wo das ja primär passiert oder kann das eigentlich überall passieren? Also es gibt keinen Stadtteil oder Bereich, der davon nicht betroffen ist. Generell kann man auch sagen, dass Catcalling, dadurch, dass es ja ein strukturelles Problem ist, überall vorkommt, egal ob Stadt oder Land. Und wir hatten letztes Jahr eine Ausstellung im Pop-Up-Pavillon und da haben wir eine Karte von Kiel aufgehängt und Betroffene konnten da mit einem Pin ihren Vorfall örtlich markieren. Und der Schwerpunkt lag dann schon im Großraum der Innenstadt, aber es liegt auch einfach daran, dass da die meisten Menschen sind und dann kommt es natürlich auch häufiger vor. Aber wie gesagt, es kann überall passieren und man kann dem dadurch auch nicht entgehen. Es passiert beim Einkaufen, auf der Straße, beim Joggen oder auf dem Unicampus und bei allen ganz normalen Aktivitäten, die man so macht. Und man muss natürlich auch bedenken, dass wir nur die Catcalls, von den Catcalls wissen, die uns zugeschickt werden und das sind bestimmt auch noch nicht alle. Ja, da könnte ich auch vorstellen, dass das eine große Dunkelziffer noch vorhanden ist, weil das ja auch immer ein charmbehaftetes Thema ist irgendwie. Ja. Da werden wir gleich im nächsten Blog auch nochmal so ein bisschen sprechen, inwiefern wir werden die Gründe analysieren, warum TäterInnen so handeln und was das eigentlich mit den Betroffenen macht. Und wie ist so die Demografie von den Leuten, die euch schreiben? Sind das, also ist natürlich auf Instagram, das heißt, die Zielgruppe ist sowieso wahrscheinlich etwas jünger, aber schreiben die Leute da ihr Alter auch dazu, wenn die euch schreiben? Und wie alt sind die denn so? Weißt du das? Also sie schreiben uns ja oft den Catcall und wie alt sie in dem Moment waren. Also und das geht, teilweise haben wir da Catcalls von 11 Jahren sozusagen. Und ich würde jetzt sagen so dann bis 30, 40 oder so. Aber wir kriegen auch teilweise Catcalls von älteren Flinter, die halt, denen halt jetzt erst auffällt, dass es nicht in Ordnung war, was da passiert ist. Und wenn ihr jetzt da rausfahrt, ihr kriegt jetzt eine Nachricht von einer Followerin und dann fahrt ihr dahin zu der Situation, wenn das so beschrieben ist, wo das war, und schreibt das da auf die Straße. Kommt das auch vor, dass ihr bei der Erstellung dieser Kreide-Nachricht auch wieder Anfeindungen von Personen, von umliegenden Personen bekommen, die das irgendwie mitkriegen und sich davon dann irgendwie angegriffen fühlen? Ja, auf jeden Fall. Also wir versuchen das natürlich dann immer zu erklären, was wir machen. Also viele sind ja auch interessiert und verstehen noch nicht so ganz, was wir machen, was das ist. Und das erklären wir natürlich total gerne. Und manchmal sind aber auch Menschen dabei, die sich darüber lustig machen und es nicht verstehen und uns auch, ja, wie du sagst, auch anfeinden. Und es kann auch das Ordnungsamt kommen und uns wegschicken sozusagen. Ach, also wir sind in einem Graubereich. Wirklich? Nur wenn man mit Kreide Sachen auf dem Boden malt, ist man schon im Graubereich? Ja, weil manchmal sind wir ja auch vor Geschäften, also es gehört dem ja nicht dem Geschäft der Gehweg, sag ich mal. Ah, ja. Aber es fühlen sie fühlen sich dadurch dann schon teilweise angegriffen und sagen, das verschreckt jetzt die Kundin oder macht irgendwie ein schlechtes Bild. Ah, krass. Aber, ja, das ist schon verrückt. Ja, weil man eigentlich denken sollte, dass gerade so Supermärkte oder sowas auch, eigentlich sollten die ja auch wollen, dass sowas nicht bei ihnen stattfindet. Auf jeden Fall. Und ja, diese Nachrichten auf jeden Fall auch die KundInnen ja zum Nachdenken bringen können. Teilweise müssen sich Catcalls-Organisationen auch vor jeder Ankreidung eine Genehmigung holen. Ah ja. Krass. Da muss man, das ist auch dann richtig rechtlicher Schritt noch. Ja. Wir haben jetzt gerade erst schon so ein bisschen die Lage in Kiel besprochen, wer sich euch an euch wendet und wo das so ein bisschen stattfindet. Und jetzt gleich werden wir auch noch konkrete Beispiele vorlesen. Das heißt, wir gehen auch mal in euren Instagram-Kanal sozusagen rein, bei dem ihr jetzt ja auch schon, ich glaube, über 3000 FollowerInnen habt inzwischen. Und da werden wir dann ein paar Beispiele vorlesen und ein bisschen eruieren, warum machen TäterInnen das und was löst das bei Betroffenen aus. Jetzt würde ich aber sagen, hören wir erstmal noch in den Song rein. Hast du uns denn auch was Schönes mitgebracht? Ja, ich würde da Show Yourself von Ayla Nereo. Perfekt, dann hören wir da jetzt schnell rein. Ihr könnt euch nochmal einen Kaffee aufsetzen oder ein anderes Getränk holen und dann geht es jetzt gleich weiter. Bis gleich. Hey und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier immer noch bei Möwentalk und ich rede auch immer noch mit Wiebe über Catcalls of Kiel, über sexualisierte Belästigung. Wir haben eben ein bisschen darüber gesprochen, wie die Lage in Kiel ist und jetzt wollen wir uns konkrete Beispiele angucken. Hast du denn welche mitgebracht? Ja. Dann jetzt auf jeden Fall nochmal eine Triggerwarnung. Wir werden jetzt konkret über sexualisierte Belästigung sprechen. Wir werden darüber reden, warum die TäterInnen das machen. Wir werden aber auch darüber reden, wie sich Betroffene in dem Moment fühlen. Das heißt, wenn du dich dabei unwohl fühlst, dann schalte lieber ab oder hör es in einem sicheren Umfeld. Genau, ich würde einfach mal ein paar Beispiele vorlesen. Das erste, auf dem Heimweg riefen mir Männer zu, hey Süße, willst du nicht einsteigen? Oder im Sophienhof, er 70, sieht an mir 15, rauf und runter und grinst mich an. Oder ich sitze auf meinem Rad, zwei Männer zu mir, boah, bei der würde ich auch gerne mal hinten aufsteigen. Ja, das sind schon sehr extreme Beispiele, wo man ja auch irgendwie sieht, der Altersunterschied teilweise sehr, sehr stark. Es geht hier auch um Kinder, in dem Fall jetzt 15 Jahre alt. Mhm. Und das finde ich immer so krass, auch wenn ich eure Beiträge so lese. Ich bin ja jetzt auch männlich und ein Cis-Mann, das heißt, ich habe diese Erfahrung gar nicht. Und das dann immer so zu lesen, macht einen das auch erst selber so bewusst, okay, das ist so präsent und auch so krass, finde ich. Diese Beispiele sind ja schon sehr extrem so. Also nicht extrem in dem Sinne, dass sie nicht vorkommen würden, sondern extrem einfach von den Umständen her. Ja, und da sieht man ja auch, also die Betroffenen leben einfach ihren Alltag und können sich dem auch gar nicht entziehen und ihnen wird das so aufgezwungen. Und ja, ich finde das auch so krass, dass es so, ja, wie gesagt, du auch so gesagt hast, in Alltagssituation, das heißt, du willst eigentlich nur einkaufen gehen, genau. Du machst dir vielleicht auch über dein Äußerliches vielleicht sowieso keine Gedanken in dem Moment, weil warum auch? Und dann sind da aber Menschen um dich rum, die irgendwie nur das sehen, wenn sie dich sehen oder nur dieses, dich so sexualisieren, obwohl du eigentlich gerade nur deine Nudeln kaufen willst oder irgendwie beim Friseur sitzt oder irgendwie beim Sport bist. Das ist wahrscheinlich auch ein großes Thema, so im Fitnessstudio oder generell bei Sportarten, dass es da halt auch immer dazu kommt, dann, wenn man Sportklamotten trägt, dass das halt von anderen Menschen dann direkt wieder so als was Sexuelles angesehen wird, weil man eben enge Klamotten trägt oder whatever. Aber genau, das dann so zum Thema zu machen, ist dann ja auch sehr schwierig. Hast du noch ein Beispiel? Beim Corona-Test, Rachen- und Nasenabstrich, sagt der Typ, du kannst deinen Mund aber weit aufmachen, da muss ich ja gar nichts mehr tun, wow. Davor und danach noch etwas wie eine Rückenmassage könnte ich auch mal wieder gebrauchen. Ja, auch das ist wieder so ein Beispiel aus dem Alltag. Gerade sowas wie Corona-Tests sind ja eigentlich Menschen, wo man sich auch so ein bisschen öffnen muss, so weil die Person, man muss ja irgendwie vertrauen, es ist ja so eine Art medizinische Handlung. Und Corona-Tests ist ja gerade was, worauf wir auch angewiesen waren jetzt eine lange Zeit. Und nicht mal da kann man sich sicher fühlen, an so welchen Orten. Ich habe nochmal so eine Frage bezüglich, was auch so ein bisschen um Vertrauen geht, wenn es so bei Ärztinnen oder so ist oder Polizistinnen, so Personen, wo du nicht wirklich drum rumkommst in deinen Alltag, weil du auf die angewiesen bist und du ja denen Vertrauen schenken musst, aber ja genau auch, wie gesagt, auf die angewiesen bist, weil da kann man nicht, wie wenn man jetzt beim Einkaufen, wird man dumm angemacht oder wird man sexuell belästigt, was auch richtig scheiße ist, aber da kannst du vielleicht das eher noch umgehen, als wenn es jetzt dein Arzt oder deine Ärztin ist, die dich sexuell belästigt. Ja, also es kommt auf jeden Fall in Arzt-Ärztin-Praxen vor, da haben wir einige Meldungen schon erhalten und ja, teilweise muss man sich da ja auch ausziehen und man kann das melden, zum Beispiel bei der Ärztekammer. Aber klar, es ist total schwierig. Du musst da hin und denkst eigentlich, okay, hier bin ich sicher und dann geschieht dir sowas. Also es macht natürlich ganz viel mit einem und mit dem Vertrauen und der Sicherheit. Aber zeigt natürlich auch nochmal, dass es wirklich überall vorkommen kann und auch von jeder Person sozusagen ausgenommen. Ja. Bei Ärzten oder Ärztinnen hat man irgendwie immer das Gefühl, ja, die wollen den Menschen helfen, die haben vielleicht ein gewisses Bewusstsein auch dafür, wie man mit Menschen umgeht, aber ist eben auch doch nicht so, weil das eben in unserer Gesellschaft so krass verankert ist. Wir haben jetzt ein paar Beispiele vorgelesen und können jetzt mal eruieren, warum TäterInnen das machen. Hast du da irgendwelche Ideen? Warum machen die das? Warum nutzen die die Situation immer wieder aus? Mhm. Oft wird in Teilen der Gesellschaft und insbesondere auch von den TäterInnen behauptet, dass es sich dabei ja um Komplimente oder höchstens um missglückte Flirtversuche handelt. Aber Erfahrungsberichte betroffener Personen und Studien zeigen auch, Catcalling erzeugt kein wohliges Gefühl, sondern belästigt, erniedrigt und verängstigt nachhaltig. Und Catcalls sind keine Komplimente, sondern eine Machtdemonstration mit weitreichenden Folgen. Und allein die betroffene Person entscheidet, ob die Äußerung ein Kompliment ist oder nicht. In unserer Gesellschaft sind alle Menschen rechtlich gesehen eigentlich ja gleichberechtigt, aber aufgrund der über Jahrhunderte gewachsenen patriarchalen Strukturen besteht bis heute ein Machtgefälle oder eine ungleiche Machtverteilung, in der Cis-Männer viel Macht und Flinter wenig Macht haben. Also genau, es ist halt Machtdemonstration. Ja, Machtdemonstration kann man sich ja auch so bildlich vorstellen, wenn man, wie gesagt, in seinem Alltag ist, da vorbeiläuft und einfach so eine Gruppe von Menschen, die er hinterherruft oder so, dann ist es auch eigentlich kaum oder gar nicht mehr zu argumentieren, dass das jetzt ein Kompliment sein soll, weil es eben dieses Ungleichgewicht ist. Ja. Aber was löst das jetzt konkret in Betroffenen aus, wenn man sowas zugerufen bekommt, wenn man irgendwie im Supermarkt vermeintlich angemacht wird von jemandem? Was löst das in der Person aus, die da gerade irgendwie belästigt wird? Betroffene leiden häufig sehr lange darunter, oft jahrelang. Und ich hatte ja schon gesagt, teilweise kriegen wir jetzt noch von älteren Frauen oder älteren Personen Catcalls, die Jahrzehnte zurückliegen. Und daran sieht man ja, wie einschneidend die Erlebnisse sind. Und sie führen dazu, dass Betroffene ihr Verhalten im Alltag ändern. Zum Beispiel gehen sie Umwege, um zum Zielort zu gelangen und meiden bestimmte Gegenden, trauen sich nachts nicht mehr raus, meiden öffentliche Verkehrsmittel oder müssen einen Selbstverteidigungskurs machen, um sich wieder sicher zu fühlen. Sie verändern teilweise ihr Aussehen und tragen bestimmte Kleidung nicht mehr, meiden soziale Events, zum Beispiel Bars oder Kinos, wo man ja eigentlich Spaß haben möchte und mit Freundinnen schöne Zeit verbringt. Oder haben Verteidigungsmittel dabei, wie Pfefferspray oder ein schweres Schlüsselbund. Oder trauen sich nicht mehr in der Öffentlichkeit Intimität mit ihren PartnerInnen zu zeigen. Und außerdem lösen Catcalls Schuldgefühle aus, Körperscham und niedriges Selbstwertgefühl und können von Ängsten bis hin zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Essstörungen führen. Ich finde das auch immer so crazy, wenn man sich wirklich mal bewusst macht, was du jetzt gerade erzählt hast, wie einschneidend diese Erlebnisse sind. Und wenn man das dann als Täter in sich durchliest, muss man doch eigentlich auch irgendwie denken, ja, also das ist ja so gravierend und nur um dann irgendwie in gewissen Situationen vielleicht einen Joke zu machen oder, weil das, glaube ich, wird es auch oft argumentiert, ja, es war nur ein Witz oder so und nur für einen Witz dann so einschneidende Erlebnisse bei Leuten zu machen, die da vielleicht jahrelang noch drüber nachdenken oder, wie gesagt, ihr Verhalten halt legit ändern oder einfach an Orten, die eigentlich zu Spaß und Freude sind, dann zu einem Ort der Unsicherheit wird, dass, wenn man sich das bewusst macht, dann muss das ja eigentlich irgendwie auch so Klick machen bei Menschen. Aber ist es vielleicht auch das Problem, dass ihr jetzt zum Beispiel mit eurem Catcalls of Kiel Instagram-Kanal die TäterInnen ja wahrscheinlich gar nicht so richtig erreicht, oder? Oder meint ihr, da sind auch Leute, die dann bewusst ihr Handeln ändern, wenn die das sehen? Also das ist ja unser Ziel, das wollen wir ja. Aber natürlich sehen sich viele auch gar nicht als TäterInnen. Also die denken dann eher, sie haben einen Witz gemacht oder ein Kompliment gegeben. Und ganz oft sind sie ja auch aus der Situation dann schon weg. Also teilweise werden ja auch aus Autos einfach hinterhergepfiffen und dann kriegen sie ja gar nicht mit, was das auslöst. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Das heißt, es fehlt so ein bisschen Bewusstsein, Aufklärung über das Thema, was ist überhaupt sexualisierte Belästigung. Das ist vielleicht für viele nicht so bekannt oder auch einfach in unserer Gesellschaft ja schon so normalisiert, dass gewisse Leute einfach diese Kommentare machen und das wurde halt so hingenommen lange Zeit. Was man aber machen kann, wenn man betroffen ist, du hast jetzt gerade die Situation schon aufgemacht, dass irgendwas aus dem Auto rausgerufen wird oder einem was hinterhergerufen wird. Und was man da konkret machen kann, werden wir jetzt gleich im letzten Block besprechen, wo wir ein bisschen über Lösungen sprechen werden. Was kann man als betroffene Person tun? Aber was kann man auch tun, damit es weniger TäterInnen gibt, damit sowas einfach weniger vorkommt? Vorher hören wir aber nochmal einen Song. Hast du denn noch was dabei? Hast du noch was mitgebracht? Auf welchen Song hast du gerade Bock? Ja, ich würde Für die Sterne von Dota Care gerne hören. Viel Spaß dabei und bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind bei Möwentalk. Ihr hört das Campus Radio Kiel. Mein Name ist Julius. Ich moderiere diese ganze Sendung hier. Und ich habe heute mal wieder einen tollen Gast, eine Gästin, nämlich Wiebe. Hallo. Wiebe ist bei Catcalls of Kiel City. Wir haben eben schon über den Verein oder über die Organisation ein bisschen geredet. Wir haben über Gründe und Folgen von sexualisierter Belästigung geredet. Wir haben konkrete Beispiele aus Kiel vorgetragen. Und jetzt in dem letzten Block soll es so um Lösungen gehen. Das heißt, was tut man, wenn man betroffen ist? Und die Frage würde ich auch an dich einfach mal weiterleiten. Wenn ich jetzt sexualisiert belästigt werde auf der Straße oder egal eigentlich wo, wie gehe ich dann damit um? Also man kann natürlich euch schreiben, das ist glaube ich schon mal ein guter erster Schritt, euch bei Instagram zu schreiben, aber konkret in der Situation, was macht man dann? Also erstmal das Wichtigste vorweg, wenn es sich für dich wie Belästigung anfühlt, dann ist es Belästigung und da gibt es auch keine Diskussion. Es gibt keine falsche Reaktion und die Situation ist niemals dein Fehler und du hast keine Schuld. Also es bedeutet, die gesammelten Tipps verfolgen nicht den Ansatz, dass die betroffene Person künftig Catcalls durch ihr Verhalten abwenden könnte, weil das liegt in der Verantwortung der Person, die catcallen, sondern wir wollen die betroffene Person empowern, sich nach einem Catcall oder während eines Catcalls so zu wehren, dass sie sich mit ihrer Reaktion wohlfühlt und sicher herauskommt. Mögliche Reaktionen können sein, ignorieren, das kann die zeitsparendste Reaktion sein, ein angewiderter Blick kann auch schon helfen, sich verbal zu wehren, wenn man sich dafür bereit fühlt und sicher genug. Dann kann man auch laut werden und auf das Fehlverhalten hinweisen oder sich Hilfe holen aus dem Umfeld. Also wenn Leute auch gerade einfach an einem vorbeilaufen, auf die Situation aufmerksam machen, dass man nicht alleine ist, weil die eigene Sicherheit muss die höchste Priorität haben. Oder man kann auch Hilfetelefone anrufen, wie zum Beispiel den lokalen Frauennotruf oder das Heimwegtelefon oder die Polizei rufen. Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor in einer Situation, wo man sich eventuell auch so machtlos fühlt, weil man eben die Kontrolle so ein bisschen verliert, weil die andere Person halt so auf einen zukommt und einen belästigt. Und da kann es schwierig werden, selber laut zu werden, weil man kann natürlich dadurch noch mehr Anfeindungen kriegen. Also muss man auf jeden Fall, wie du es ja auch gesagt hast, erstmal checken, wie ist überhaupt die Situation gerade. Wenn man irgendwie gerade alleine ist und da zwei, drei andere Personen sind, die einen gerade belästigen, dann muss man ja irgendwie erstmal sich trauen, was zu sagen. Und kann es dann wirklich auch sein, dass es da dann zusätzlich zu Anfeindungen kommt, weil die Personen sich irgendwie darüber dann wieder lustig machen oder weil die dann vielleicht auch körperlich gewalttätig werden? Auf jeden Fall. Also man muss da gut auf sich achten. Es kann sein, wenn du jetzt die Person verbal angreifst und sie auf das Fehlverhalten aufmerksam macht, dass dann mit Aggression geantwortet wird oder bedroht wird. Und ja, da kann es sinnvoll sein, sich einfach aus der Situation zu entziehen. Und das ist auch keine Schwäche dann, weil es ist nicht deine Schuld und du musst da nicht gegen ankämpfen jetzt und dich vielleicht in Gefahr begeben. Wenn man jetzt die Polizei ruft, wird das da ernst genommen, wenn du sagst, ich wurde gerade verbal belästigt? Also findet man da wirklich Unterstützung oder wird das vielleicht auch hin und wieder mal so ein bisschen weggelächelt, weil es ist ja nichts passiert, also in Anführungszeichen. Ja, also wir haben bis jetzt gute Erfahrungen gemacht mit der Polizei. Die sind, also zum Beispiel als wir angekreidet haben auch, mussten wir auch schon manchmal die Polizei rufen. Und die haben uns da sehr bestärkt und dass es gut war, dass wir angerufen haben und dass die es auch ernst nehmen. Aber es ist keine Straftat an sich. Also solange kein körperlicher Übergriff stattfand, wird das in Deutschland nicht verfolgt, leider. Man kann also nicht konkret eine Anzeige erstatten, wenn man verbal belästigt wird. Es ist ja oft auch wahrscheinlich ein bisschen schwierig, das zu beweisen, zu belegen, ja, weil die Person ist, wie du vorhin schon erwähnt hast, vielleicht schon mit dem Auto jetzt 20 Kilometer weggefahren oder einfach weitergegangen. Man hat keinen Namen, man hat nur ein ungefähres Bild vor Augen. Das heißt, sowas geht dann nicht über den rechtlichen Weg. Leider nicht. Also da sehen wir auch zum ganz großen Teil unserer Arbeit, dass Zivilcourage stattfindet, dass die Person in dem Moment nicht allein gelassen wird und die TäterInnen vielleicht auch aufgehalten werden und es so dann, also dass die Person nicht damit davonkommt, sage ich mal. Ja, das heißt, wenn man sowas mitbekommt in seinem Alltag, dass man da auf jeden Fall auch aufmerksam wird und die Person anspricht. Hast du da irgendwie noch einen Tipp? Wenn ich jetzt im Pokémon bin, beispielsweise hier in Kiel. Nicht, dass es da jetzt vor allem passieren würde, aber einfach als Beispiel. Ich stehe da draußen auf diesem Bürgersteig, wo ja immer ziemlich viel los ist, gerade am Wochenende. Und ich bekomme jetzt mit, dass jemand sexualisiert belästigt wird. Wie kann ich da wirklich einschreiten? Soll ich auf die Täter oder die Täterin zugehen, auf die betroffene Person? Wie kann man da wirklich einschreiten? Also schau hin und werde aktiv, auf jeden Fall, wie du es schon gesagt hast. Also zeigst Zivilcourage, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Und wenn du dich dafür bereit fühlst, kannst du auch in die Schutzschildfunktion gehen. Das heißt, du kannst dich zwischen TäterInnen und Betroffene stellen. Und manchmal reicht aber auch schon ein Blickkontakt an die betroffene Person, um Solidarität zu zeigen und Hilfsbereitschaft zu signalisieren. Und auch die betroffene Person ansprechen, aber dabei nicht bedrängen, weil das ist das Letzte, was sie jetzt zusätzlich noch gebrauchen kann. Aber du kannst fragen, ob alles okay ist, wie es ihr geht, ob sie Hilfe braucht oder auch ablenken kann auch manchmal gut tun. Und natürlich auch Täter oder Täterin ansprechen, aber dabei immer nach den Bedürfnissen der belästigten Person handeln. Und wenn dir jemand von Erfahrung berichtet, ist wichtig, hör zu, nimm das ernst, red es nicht klein und sprich die Erfahrung nicht ab, also kein Victim-Blaming zu betreiben, denn die Schuld für Catcalling liegt nie bei den Betroffenen. Die Schuld liegt nicht bei den Betroffenen, sondern bei den TäterInnen. Wie kann man denn langfristig was dagegen tun, dass das noch passiert in unserer Gesellschaft? Das ist ja so stark internalisiert, so stark normalisiert, dass da irgendwie drüber hinweggeguckt wird, dass es teilweise auch ein Tabuthema ist, wo man vielleicht nicht mit seinen Familienmitgliedern oder so drüber redet. Wie kann man denn langfristig unsere Gesellschaft vielleicht auch einfach verändern? Genau, drüber reden. Also es nicht zum Tabuthema machen, sondern zeigen, die Betroffenen sind damit nicht allein. Also wir kennen keine Flinterperson, die nicht betroffen ist. Also gesellschaftlicher Austausch. Wir wollen Menschen sensibilisieren und Catcalling ins allgemeine Bewusstsein bringen. Außerdem ist wichtig, dass Catcalling nicht als individuelles, sondern als strukturelles und gesellschaftliches Problem gesehen wird. Und Strafverfolgung könnte auch eine Lösung sein, weil in Frankreich, Belgien, Niederlande, Spanien, Portugal muss von Geldstrafen bis zu 750 Euro gerechnet werden. Aber in Deutschland sind wir da noch nicht so weit. Das könnte natürlich helfen. Und Wir wollen respektvolles Verhalten und Sicherheit im öffentlichen Raum für jede Person, weil egal welches Geschlecht, Alter, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, jede Person hat ein Recht darauf. Ja, ich glaube, wenn das so strafrechtlich oder straflich verfolgt werden könnte, dann hätte man auch so eine ganz gute Grundlage, womit man Leute vielleicht, die einfach im Kopf vielleicht noch nicht so weit sind, dass sie das als großes Problem ansehen, nochmal deutlich machen kann, ja, selbst im Gesetz steht das so, das ist verboten. Ja. Das hilft wahrscheinlich auch viel in der Argumentation. Würdest du dann aber auch sagen, dass du das Patriarchat, wir hatten ja vorhin schon patriarchale Strukturen angesprochen, dass das auch schon das Hauptproblem ist, wie bei vielen Dingen in unserer Gesellschaft wahrscheinlich, dass das einfach auch nicht so vorankommt, kommt in unserer Gesellschaft, dass da nicht so viel Aufmerksamkeit drauf gelegt wird, weil eben, wie wir die Statistiken vorhin ja auch angeguckt haben, vor allem Flinterpersonen betroffen sind oder auf jeden Fall deutlich mehr betroffen sind als jetzt männliche Personen. Ist das auch so ein Problem, dass da eben diese Machtstrukturen sind, die vielleicht sich selber ja auch nicht von sich aus zerstören wollen? Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich das Hauptziel, dass das irgendwie verändert wird, aber das ist halt so wenig greifbar und deswegen, also was heißt wenig greifbar, aber das lässt sich nicht so schnell ändern und oft, wenn man damit kommt, Patriarchat zerstören, schreckt das auch viele in der Gesellschaft erstmal ab, weil es so radikal erscheint und deswegen sehen wir uns eher in der kleinschrittigeren Arbeit. Als kleine Organisation können wir natürlich auch nur einen gewissen Beitrag leisten, aber deswegen Dinge wie Sensibilisieren, Zivilcourage, Respekt, das sind alles Schritte in Richtung Matriarchat, sage ich mal. Einen Beitrag leistet ihr auf jeden Fall. Und ich hoffe natürlich, und ich glaube, alle Zuhörer da draußen auch, dass man da jetzt langfristig auch Ziele erreichen kann, dass es immer weniger Belästigung gibt und mehr Aufmerksamkeit in der Gesellschaft. Wir haben jetzt schon ziemlich viel besprochen. Und ich würde sagen, wir hören jetzt nochmal in einen schönen Song rein, der uns nochmal ein bisschen auflockert, bevor wir dann noch eine kleine Abmoderation haben. Hast du noch einen Song dabei? Ja, Woman von Nene Cherry. Da hören wir jetzt rein, dann hören wir uns gleich nochmal ganz kurz wieder und wir wünschen euch eine schöne kleine Pause. Bis gleich. Wir sind immer noch bei Möwentalk und ich habe heute Wiebe da und wir reden über Catcalls auf Kiel. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich über Catcalls auf Kiel. Wie kann man euch denn überhaupt erreichen? Also wo erreicht man euch und wie schreibt man euch am besten? Genau, wir sind auf Instagram, da kann man uns eine Nachricht schreiben oder eine E-Mail, die ist catcallsofkiel@web.de und wir beantworten alle Nachrichten, egal ob sie zu uns passen oder nicht. Da kann man auf jeden Fall mit einer Antwort rechnen. Man schreibt einfach eine Nachricht und dann antwortet ihr. Was heißt denn nicht passen? Also was konkret oder was ist so der konkrete Hauptpunkt eigentlich eurer Aktion? Wir fühlen uns ja nur für verbale sexualisierte Übergriffe hauptsächlich verantwortlich. Das heißt, Situationen mit körperlichen Übergriffen zählen eigentlich nicht in unser Aufgabenfeld, aber die beantworten wir natürlich trotzdem. Oder auch Situationen, die nicht im öffentlichen Raum stattfinden, sind auch nicht unser Aufgabenfeld. Die finden aber natürlich trotzdem statt und werden von uns auch ernst genommen. Danke auf jeden Fall für eure Arbeit, dann macht ihr Kiel auf jeden Fall zu einem besseren Ort. Wenn ihr das Gefühl habt oder wenn ihr sexualisiert belästigt werdet, dann könnt ihr auf jeden Fall an Catcalls auf Kiel wenden. Wenn ihr irgendwie mitbekommt, dass das bei Freundinnen oder Kommilitonen oder einfach bei Menschen in eurem Umfeld passiert, dann haben wir euch ja eben auch schon ein paar Tipps gegeben, könnt ihr da eingreifen, könnt ihr euch ja auch an Catcalls auf Kiel wenden, denke ich mal, wenn man irgendwas beobachtet. Dann kann man das auf jeden Fall auch dokumentieren. Wir haben jetzt eine Stunde schon rumbekommen und verabschieden uns jetzt hier. Dann genießen wir die nächsten Sommermonate, würde ich sagen. Hast du irgendwas geplant im Sommer? Ja, wegfahren auf jeden Fall. Oh, nochmal weg, aus Kiel? Ja. Aus Deutschland auch? Ja. Oha, hast du schon eine konkrete Destination? Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, in Süden und wenn es nicht so viel Zeit ist, in Norden. Okay, sehr gut. Hauptsache ans Meer irgendwo. Ah ja, aber Kiel ist ja auch am Meer. Das stimmt. Aber nochmal andere Teile des Meeres. Ja. Okay, sehr gut. Ja, das klingt auf jeden Fall fantastisch. Ich hoffe, ihr könnt euch auch nochmal eine Auszeit nehmen, ob es in Kiel ist oder außerhalb Kiel. Das ist mir an der Stelle auch egal. Einfach mal ein bisschen runterkommen und schaltet natürlich, egal wo ihr seid, das Campus Radio Kiel ein, denn in unserem Livestream könnt ihr uns weltweit verfolgen, das wissen ja viele nicht, aber wir sind im WWW, im World Wide Web unterwegs. Das heißt, ihr könnt uns überall live hören und natürlich unsere Beiträge auf unserer Website, das würde ich euch nochmal ins Herz legen. Schaut auch bei der Instagram-Seite von Catcalls of Kiel City vorbei und lest euch die Beiträge durch, teilt die Beiträge mit euren Freundinnen und liked auch mal ordentlich, oder? Auf jeden Fall. Einfach schön, einfach alles mal liken. Und spreaden. Spreaden und liken, das wollen wir euch noch an die Hand geben. Und damit verabschieden wir uns aus dieser Folge Möwentalk. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Hast du noch ein Schlusswort? Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne, immer wieder. Dankeschön. Die Türen sind offen von unserem Studio. Das ist gut zu wissen. Auf Wiedersehen und bis bald.